Lügen wieder in ihre Heimat gefahren sind, andere, die noch in Bukarest verblieben, allerdings mit Wasserwerfern und Tränengas aus dem Regierungsviertel vertrieben wurden. Welche Resultate können die Arbeiter mitnehmen? In welchem Zustand erscheint die Regierung heute? Informationen aus Bukarest von Christopher Ricke. Zurzeit herrscht Ruhe in Bukarest, zumindest liegen keine Meldungen über neue Krawalle vor. Mit Spannung erwartet wird heute die Beerdigung eines Studenten, der bei den Straßenkämpfen am Mittwoch ums Leben kam. Der junge Mann soll im Lauf des Nachmittags beigesetzt werden. Beobachter vor Ort befürchten, dass sich an der Beisetzung neue Unruhen entzünden könnten. Die seit Tagen andauernden Krawalle haben heute in den frühen Morgenstunden ein vorläufiges Ende gefunden. Gegen 4 Uhr hatten die Sicherheitskräfte eine Offensive gegen die letzten rund 2000 Bukarester und Bergarbeiter aus dem Schiltal eröffnet, die weiter auf dem Universitätsplatz demonstrierten und die weiter den Rücktritt von Präsident Ion Iliescu forderten. Eine halbe Stunde lang schossen die Spezialeinheiten mit Tränengasgranaten in die Menge und sie schlugen mit Schlagstöcken auf die Demonstranten ein. Diese flohen in Nebenstraßen und in ein internationales Hotel. Es wurde ihnen freies Geleit zugesichert, etwa 10 Busse brachten die letzten Bergarbeiter aus dem Umkreis des Universitätsplatzes dann zum Bahnhof, wo fast alle um 9 Uhr ihre Heimreise antraten. Zurück blieben etwa 20 Kumpel, die sich, so heißt es, weigern, Bukarest zu verlassen. Dann räumte die Polizei die Barrikaden, die die Demonstranten aus Gittern, Mülltonnen und offenbar auch aus Bussen errichtet hatten. Es sind nicht nur Arbeiter, die gegen die Führung von Präsident Iliescu protestieren. Studenten erklären sich zumindest bei den politischen Forderungen solidarisch, wenn sie auch den gewaltfreien Weg gehen wollen. Das ist ein schwerer Schlag für Iliescu. Vor gut einem Jahr hatte er die Bergarbeiter aus dem Schiltal nach Bukarest gerufen und diese hatten dann den Studentenprotest niedergeknüppelt. Zumindest ist aber ein Sündenbock gefunden. Bergarbeiterführer Miron Cosma und Präsident Ion Iliescu machen den zurückgetretenen Ministerpräsidenten Petre Roman für die Krawalle in Bukarest verantwortlich.